heute ist mein Tag. Ich lache und ich singe, weil das ein jeder mag. Ganz locker ohne Sorgen genieße ich die Zeit. Was morgen kommt, ist ganz egal. Heute zählt nur Heiterkeit. Wer lacht, hat mehr von Leben. Wer lacht, ist gern gesund. Neu bei Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.